Hallo und willkommen bei der was auch immer Show. Wir haben noch keinen Titel, aber wenn euch einer einfällt, dann schreibt mir mal eine E-Mail an flydodo1@gmx.de. Soll ich buchstabieren? FLYDODO. Hör auf zu lachen, Ricky. FLYDODO1@gmx.de. Übrigens, ich bin Franzi und das da ist Ricky. und die isst gerade. Also sie versucht es zumindest und hat sich jetzt Pizza in halbrohe Pizza in irgendwelche Teile geschnitten. Thunfischpizza, wohl bemerkt. Da wir es 11 Uhr morgens haben, habe ich noch keinen Appetit. Aber Ricky muss nach Hause und okay, ich habe auch schon Pizza zum Frühstück gegessen. Und Fußball spielen. Mit einem demolierten Finger. Das ist der Finger aus der Hölle. Nein. Es ist so ein bisschen. Er sieht ein bisschen aus wie aufgeblasen, der Finger. Kannst du ihn jetzt bewegen? Ich kann jetzt einen 90-Grad-Winkel herstellen. Das ist schon ganz schön viel für mich. 90-Grad-Winkel sind immer gut. Der ist schon abgeschmolzen. Apropos Fußball, wir haben auch eben und Essen. Toll verbunden miteinander, nicht wahr, Ricky? Wir haben eben, wie heißt der nochmal? Oliver Twist. Ja, das, so heißt die Sendung, aber wie heißt der Typ nochmal? Jamie Oliver oder so? Jamie. Der Jamie auf RTL 2 oder was hat nämlich eben für eine Frauenfußballmannschaft gekocht. Und Ricky spielt ja auch Frauenfußball. Ja, sie versucht es zumindest mit ihrem komischen Finger im Tor. Letzten Spiele haben wir gewonnen. Ja, und nachdem sie die Spiele gewonnen haben, wie war das nochmal? Kriecht ihr über den Boden? Wie Sieger das so gerne tun, wenn die Verlierer bejubelt werden von ihren. Oder wie war das? Ach, hör auf. Nein, wir mussten über den Boden kriechen. Ja, man hat. Das war ein mannschaftlicher Zwang quasi. Ein Gruppenzwang, Ja. den es auch beim Sport gibt. Ja. Und dann war es so erbärmlich, weil die Verlierer bejubelt wurden und wir daneben rumkrochen und keiner uns beachtet hat. Das war sehr deprimierend. Eigentlich hat nur Bianca die ganze Zeit rumgeschrien. Sagt, yay! Und ich dachte, oh nein, ich will weg. So wie immer. So wie die Gäste sich das auch denken. Denn der Gruppenzwang führt nicht oft zum Sieg, oder? Wir müssen diesmal gewinnen. Klappt irgendwie nicht so oft, oder? Was war das Höchste, was ihr mal verloren habt? 12:2 oder noch mehr? Ja, ich glaube 12:1 oder so. 12:1? Uiuiui. Dafür haben wir auch mal 11:1 gewonnen, ja. Ja. Gestern, apropos Essen, waren wir Sushi essen. Aber diesmal nicht in Hamburg, sondern in Bremen. Aber wieder bei der Sushi Factory. Und danach wollten wir ins Geht da nicht Kino. hin, wir wollen euch da nicht haben, wir wollen ein leeres Restaurant. Genau, wir wollen ein leeres Restaurant wie in Hamburg. Denn wenn das so voll ist und diese Bedienung da ständig rumläuft, weil sie nämlich mit den Köchen na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Spricht. interagieren, sprechen muss, da diese kein Deutsch verstehen, Du musst das die Zuschauer nicht oder die man sagt die Zuschauer Zuhörer nicht mit irgendwelchen Fremdwörtern Wörter beeindrucken. verwirren. Achso, ja, wenn du meinst. Also da die ja ständig rumläuft und so, und das ist recht hektisch und das ist eher so, hey, ist ja cool, dass ihr da seid und nicht so seriös wie in Hamburg. Also seriös schon, aber nicht so Aber abgeklärt und dafür gibt es in Yuppie-mäßig. Bremen mehr Auswahl an Essen. Ja, Was in weil, Hamburg wieder nicht da aber ist. da waren auch mehr Menschen, die diese Auswahl auch essen konnten. Deshalb. Die müssen mich in Hamburg nur erst kennenlernen, dann wissen die, dass sie bei mir auch alles draufpacken können. Ja, aber dann gibt es nur noch 10 Teller mit Lachs. Nein, sagt sie und schlingt die Pizza runter. Ich habe auch andere Sachen gegessen, ja. Ja, warte. Lachs. Lachsröllchen, Lachs. Japanische Gurke, Die übrigens nicht Erdnuss. anders schmeckt als die normale Gurke. Einfach nur fast das Doppelte kostet. Und aussieht wie rote Beete. Aber nach Gurke oder nach nichts schmeckt. Genauso wie die Avocado, die da bei einem anderen drin war. Naja, und schön ist ja auch, dass man diese Dinger immer ga im Ganzen eigentlich essen soll und nicht Ja, aber diese abbeißen. einen Lachsteile, die sind viel zu groß. Ja, also die meisten Sachen sind zu groß. wo die Konsistenz ganz weich ist, sodass man abbeißen kann. Ja, also die meisten Sachen, die sind, Außer beim Oktopus. das sind ja die kleinen runden Röllchen und die kann man eigentlich im Ganzen dann kauen und runterschlucken, aber diese Anja könnte es nicht. verstehe ich nicht. Anja kriegt nur ganz, ganz winzige Sachen in ihren Mund rein. So ungefähr. Sie deshalb so abgemagert? Ich glaube langsam auch. Ach so. Naja, gut. Was wollte ich gleich sagen? Ja, aber diese großen Dinger sind einfach viel zu riesig. Und wenn man dann abbeißt, dann fällt alles auseinander und alle Aber diese gucken und starren einen an. Riesenrolle. Diese Riesenrollen, Futomaki. Maki Diese sind die riesen normalen. Riesenrolle, da dachte ich Ja. echt, Scheiße, wie kriege ich das in den Mund rein, ohne dass es auseinanderfällt? Gar nicht. Abbeißen und sich dann blamieren, weil alles auseinanderfällt. Abbeißen, hoffen, dass nichts auseinanderfällt und dann rot anlaufen, weil alles über den Ja, Pullover oder so. gelandet ist. Naja, irgendwann entschlossen wir uns durch die tolle automatische Schiebetür, wirklich futuristisch, auf den Weg zu machen Richtung Cinemax, denn wir wollten Hochzeit mit einer Leiche von Tim Burton sehen. Und auf dem Weg durch eine kleine. Ja, dann hol dir was zu trinken. Nein. Jetzt musst du auch hier bleiben. Jetzt warte doch mal ab hier. Auf dem Weg. Aber ich verdurste. Ricky verdurstet. Ist nicht genug Wasser im Thunfisch? Haha, naja. Auf dem Weg zum dritten, verkauft, war eine recht dunkle Gasse, durch die wir schritten. Und am Ende zwischen ein paar nicht belaubten Bäumen stand dann ein Herr in einem weißen bzw. cremefarbenen, ein Jüngling, aber er hatte einen Bart. In einem cremefarbenen Umbro, heißt es Umbro oder Umbro, Pullover. Und ging immer so ein Stückchen vor und zurück und schaut uns an. Und ich fragte mich, ob er wohl gleich versuchen würde, uns zu überfallen. Ricky, jetzt guck nicht ständig auf den Fernseher. Das sind alte Menschen, ich weiß es nicht. Alte Menschen, die Fitness machen, interessieren mich nicht. Naja, und dieser Mensch kam auf uns zu und fing dann ganz leise an zu erzählen: Hey, könnt ihr mir helfen? Ich weiß, es ist total dreist, aber ich bin zusammengeschlagen worden. Daraufhin, ne, bei diesem Stichwort, zog er seinen tollen weißen Pullover ein Stück hoch und zeigte uns zwei Eddingstriche oder was auch immer, irgendwelche roten Striche auf Obwohl seinem das nicht so Handgelenk, auf aussehen seinem kann, weil es Handrücken. einfach zu dunkel war. Genau, es war zu dunkel, Ricky hat es nicht gesehen und das hat auch nicht komischerweise abgefärbt, obwohl es ja Blut sein müsste. Und dann hat das auch ganz schnell wieder verdeckt und hat dann erzählt, ja, es ist total unverschämt, aber ich brauche 80 Euro, um nach Hause zu kommen. Da fragt man sich auch, Okay, ich arbeite mit hier dem in Jet Bremen. oder mit dem Taxi oder was? Also er arbeitet in Bremen, genau. Und sei zusammengeschlagen worden und seine Personalien wären jetzt auch weg und sein Geld und weißt du, welches Zugticket kostet 80 Euro und weshalb arbeitet er dann in Bremen? Also das wäre Quatsch. Und Franzi geht erstmal gleich weg und Ricky, die Gutgläubige, bleibt erstmal stehen, Das stimmt lässt nämlich. sich zulabern und kommt dann aber Gott sei Dank darauf zu sagen, wieso gehst du nicht einfach zur Polizei? Und dann? Meint er einfach, hast du eine Zigarette? Und dann bin ich weggegangen, weil das fand ich wirklich dreist. Und ich habe mir am Anfang versucht, das anzuhören, aber er hat einfach zu leise gesprochen und ich wollte nicht an diesen Fremden so rangehen und sagen, Entschuldigung, wie bitte? Worum Ja, das wolltest du kommt uns mir bekannt anbetteln? vor. Genau. Und vor allem 80 Euro, es ist doch total hirnrissig, oder? Wollt ihr mit dem Taxi oder mit dem Jet dort nach Keine Hause Ahnung. oder keine Ahnung? Hast Und du jetzt schon es gibt ja auch die Bahnhofsmission erst zum zweiten Mal gesagt, weil du mich unterbrochen hattest. Außerdem bin ich gleich sofort weggegangen. Ich habe mir es erst noch Du ein hast es wenig in angehört. sicherer Ich habe Entfernung. es mir ein wenig angehört und Ja, habe dann gesagt, nö. Franzi, meine Beschützerin, hört sich das alles von sicherer Entfernung aus an und Das war Ricky, gar nicht sicher kleine Entfernung. Ich habe Ricky, gesagt, nein. setzt sich der großen Gefahr Ich habe aus. gesagt, nein. Ja. Und bin weitergegangen. Und anstatt dass du dann mitkommst, lässt du dich noch von dem zutexten. Ja, weil ich dachte, oh nein, wie unhöflich. Wie unhöflich bei einem Da war ich mir noch nicht sicher. Typ, der einen nicht billigen Pullover anhat und versucht, uns 80 Euro aus der Tasche zu Ich leiern. war verwirrt. Ja, das bist du. Naja, daraufhin. Oh Gott, ich kotze gleich. Ja, besser nicht. Oder doch, dann haben wir hier Event-Podcasting. Los, kotzen. Jetzt. Boah. Kotze, stimmt. Vorhin ging es ja bei Jamie Oliver auch um Hummerkotze, nicht wahr? Die würde er ja mitessen, nachdem er den Hummer lebendig gekocht hat. Wir waren in Corpse Bride, wie schon erwähnt, von Tim Burton. Und mussten eine ganze Zeit warten, weil wir um 19.20 Uhr oder so da waren und der Film fing um 20.15 Uhr an. Bis dahin liefen ja noch in den anderen beiden Kinos, die da in der unteren Etage sich befinden, andere Filme. Und es war ein, ja, wie nennt man die denn? Einer der Angestellten vom Kino. Diese Typen, die da halt so wie diese Türsteher vor der Tür warten und einem die Karten abreißen. Ein Kartenabreißer! Lief da rum und machte sauber und später war es halt, kam ihm einer zu Hilfe, der dann auch wieder schnell verschwand. Und dann war er alleine. Und zwei Kinos waren offen. Und er musste hin und her rennen und immer sagen, halt, halt, ihre Karte, ihre Karte. Und dann, als er unsere Karten abreißen wollte, rief er dann auch erst zu seiner Kollegin, kommst du mal, du musst mir helfen. Und er tat mir irgendwie auch ein bisschen leid. Ich meine, er musste immer die ganze Zeit hin und her rennen. Als einziger Kartenabreißer für zwei Kinos. Und er sah wirklich irgendwie komisch aus. Er sah wirklich komisch aus. Kein Wunder, dass er nur dort einen Job kriegt. Ganz unten im Erdgeschoss, wo ihn keiner sieht. Ich meine, auch allein schon der Gang, obwohl da sind viele Leute rumgegangen, die eine komische Art zu gehen hatten. Oh ja, vor allem die mit den blauen Haaren. Ja, das Mädchen mit den blauen Haaren. Die lief wirklich irgendwie so ein bisschen wie ein Kamel, so den Kopf immer auf- und abschaukelnd. Das war sehr merkwürdig. Der ganze Körper federte mit. Ja, stimmt. Und das Erschreckende war auch diese Zielgruppe anscheinend des Films. So, oh, es hat etwas mit Tod zu tun. Wir sind, möchte gern Gothics, wir müssen da rein. Also ungefähr 90% des Kinos, also der Kinozuschauer, waren schwarz gekleidet und zwar ausschließlich. Und davon nochmal mehr als die Hälfte, nur weil sie es cool fanden. Ja? Die waren dann auch so, wussten nicht, ob sie lieber Rocker oder Gothic sein wollen. Und als wir dann das Kino verlassen wollten... Die haben die ganze Zeit rumgegrölt, diese eine Gruppe. Total bescheuert. Stimmt, die haben erst noch... Also, wenn man während der Werbung redet, ist das okay. Aber die ganze Zeit nur rumgenervt, so. Und während laut der Werbung. Richtig laut rumgeschrien. Nach dem Motto, bei irgendeinem Kinofilm war dann irgendwie, ich weiß nicht, die Trilogie von Narnia oder irgendwas, irgend so ein komisches, ich weiß nicht, wird dann wohl Kult werden bei 12-Jährigen oder so. Da haben sie dann die E-Mail, die Internetadresse so nachgemacht, so wen interessiert der Scheiß.de, hohoho. Und weil es beim ersten Mal schon nicht lustig war, haben sie es dann schon das zweite Mal wiederholt, so wen interessiert der Scheiß.de. Da war es immer noch nicht lustig. Naja, und die haben halt total genervt. Und wir haben diesmal sogar unsere Plätze gefunden. Wir haben zwar ein bisschen gebraucht, aber... Aber wir hatten die ganze Zeit Angst, dass doch noch jemand ankommt und sagt, nein, das ist wir? Mein Platz. Ich hatte Angst und du hast immer gesagt, nein, Fazi, wir sitzen schon auf den richtigen ja, Plätzen. Aber nach einer Zeit hast du mich damit angesteckt und dann dachte ich auch so, oh nein, wenn jetzt jemand kommt und diese komische Gruppe hinter uns sitzt, die ganze Zeit rumgrölt und dann muss man aufstehen und noch seinen Platz wechseln. Ja, das wäre mir unheimlich peinlich gewesen. Obwohl es geht. Also da hatte ich gar nicht so das Peinlichkeitsgefühl. Ja. Aber ich fand es einfach blöd. Also wir waren nämlich letztes Mal im Kino und hatten uns auf den falschen Platz gesetzt. Wir und setzen uns immer auf den falschen Platz, weil wir es nie finden. Also im Cinemax erst recht nicht. Also diesmal waren wir in einem dieser kleineren Kinos im Cinemax. Also da gibt es ja kleinere und größere Säle. Und in diesem kleineren Saal war das eigentlich recht übersichtlich. Da konnte man sich schon zurechtfinden. Aber in den größeren, da ist das Alphabet irgendwie nicht in der Reihenfolge, in der ich es kenne. Und dann finde ich den Platz nicht. Aber ich habe auch schon mal nach Reihe 1 gesucht, obwohl es Reihe I war. Gestern hatten wir Reihe I, nicht Reihe 1. Und dann saßen wir da und die haben rumgegrölt. Und dann dachte ich wirklich, ich müsste die ermahnen, wenn sie später noch im Film dann weiter rumpöbeln. Da hätte ich nämlich echt keinen Bock drauf. Und dann waren die aber wirklich recht recht leise während des Films. Also am Anfang bei der Einstimmung waren sie noch ein bisschen laut. Aber plötzlich fing dann während des Films... Was machst du da mit deinen Augenbrauen? Fing dann während des Films... du wolltest sexy wirken. Das ging ein bisschen in die Hose. Naja, während des Films waren die recht still und die links von mir saßen fing dann auf einmal an, die ganze Zeit rumzulabern. Ich weiß auch nicht, worüber. Aber es war nicht so schlimm, sie war nicht so laut. Und eine frühere Mitschülerin ist mir begegnet. Schwanger. Schwanger, genau. Eine früher sehr zierliche Dame, die ich Ewigkeiten nicht gesehen habe. Apropos Jamie Oliver und Kochen. Ich hatte nämlich gehört, dass sie eine Ausbildung als Köchin genoss. Und eine Stelle in Großbritannien gefunden hätte, bei einer guten Hotelkette und dort eben als Köchin arbeiten dürfte. Aber anscheinend hat sie die nicht angenommen, aufgrund einer kugeligen, eines unvorhersehbaren Ereignisses wahrscheinlich, ne? Naja, sie war da wohl anscheinend mit ihrem Freund. Also ich denke mal, es ist ihr Freund. Und wenn er das ist, dann, der sah schon einigermaßen anständig aus. Also er sah nicht ganz so aus wie so ein Assi oder so. Aber trotzdem wird sich bestimmt über die vertane Chance ärgern. Ich bin gerade abgelenkt, weil Ricky irgendwas mit ihrem Lippenpiercing hat. Was genau? Hautfetzen oder sowas dran. Wir sind heute in einem Zombie-Film hier. Ja, nein. Immer wenn ich Fußball spielen muss, dann tut mir an dem Tag das Piercing weh. Als würde es wissen, dass ich es wechseln muss, mir ein anderes Teil da reinstopfen muss, damit das keiner sieht und dann nachher wieder rausreißen muss und ein neues Piercing reinsetzen muss. Damit es nur noch mehr weh tut. Dein Piercing ist ein Hypochonder, ja. Glaube ich. Glaube ich auch. Ja. Apropos Zombies und so, das neue Video von, wie heißen die? Us5? Was eigentlich das alte Video, ja, hol dir was, das eigentlich das alte Video von den Backstreet Boys ist. Nur nochmal mit Us5. Da sind die auf irgendeinem Schloss und dann kommt da eine Dame im roten Kleid und es ist halt, also wer das Video, wie hieß denn das nochmal? Ich habe keine Ahnung, dieses Video, wo die Backstreet Boys auf so einem Schloss sind oder so, wer das kennt, der kennt auch das neue von Us5. Sie werden halt später nicht zu unterschiedlichen Monstern, sondern nur zu Zombies und so. Aber es ist echt böse. Es ist ja derselbe Produzent oder was, aber da es ihm nichts Besseres einfällt. Ich meine, die Leute sind doch noch ungefähr in der Generation, dass sie das noch kennen. Also die Jugendlichen, dass sie den Backstreet Boy Clip noch kennen. Naja, worauf ich zurück wollte, irgendwie finde ich es traurig zu sehen, dass diese frühere Mitschülerin nicht die Chance genutzt hat, sondern jetzt lieber ein Kind bekommt und wahrscheinlich auch noch ALG-2-Empfängerin ist, man weiß es nicht genau. Finde ich irgendwie schade. Naja. Ja, ich warte mal kurz, bis Ricky wieder da ist. Oh, das ging ja fix. Da kommt sie. Und was hast du jetzt zu trinken geholt? Punika, wie immer. Ach ja, wir wollten dann ja auch wieder raus aus dem Kino. Nach der Vorstellung. Und dann? Du warst doch eben bei Us5. Genau. Aber ich habe. Just Because of Us. Ja, aber ich meinte das Backstreet Boys Lied. Wie hieß denn das nochmal? Backstreet's Back, genau. Alright. Ja, ja. Jetzt erzähl mal, was war, als wir das Kino verlassen wollten. Da waren diese doofen Typen, die in der hinteren Reihe waren, schon die ganze Zeit rumgrölten und versperrten den Ausweg, weil ein Typ unbedingt sein frisches Tattoo zeigen wollte und alle waren ganz, ganz aufgeregt. Oh, was für ein harter Kerl. Und er hatte ein kleines Tattoo auf seinem Oberarm. Und ich dachte, oh ja, unglaublich. Was für ein Held. Wahrscheinlich 666 oder sowas. Ja. Ich bin ein Gothic. I love Satan. Genau, I love Satan, das muss man erklären. An meiner alten Schule meinten manche, sie müssten jetzt unbedingt alternativ sein, sobald sie in die 11. kommen. Und das war immer, Ricky, eine Papprolle ist kein Laserschwert. Naja, die meinten immer, dann alternativ sein zu müssen und haben dann aus ihren tollen rosa East Packs Gothic Packs gemacht. Vorher stand dann da drauf so, I love Tokyo Hotel oder sowas, nein. Also, keine Ahnung, irgendwie. I love Kelly Family oder I love Tom B. oder irgendwas oder Oli P. oder man weiß es nicht. Das wurde dann durchgestrichen und seitdem trugen sie nur noch schwarze Klamotten. Und ja, das ist übrigens Zahnseide. Was machst du da? Naja, und mir in mein Ohr stopfen. Oh, Zahnseide durchs Ohr, finde ich gut. Auf jeden Fall, das sieht irgendwie bekloppt aus. Und es ist auch viel zu kurz und man reißt es nicht einfach dann so ab. Naja, egal, ich kläre dir das nachher. Ricky, ich glaube, du hast den Sinn von Zahnseide nicht ganz verstanden. Ich nicht. Ich putze mir die nie. Ich benutze immer nur Kaugummi. Deshalb, immer wenn ich mir die Zähne putze, wiege ich schon 2 Kilo weniger. Ist immer ein sehr erleichterndes Gefühl. Nein, Quatsch. Ich habe jetzt... Ja, ich würde auch. Ich würde es auch lassen, sonst hast du auch schon bald die ersten Dritten. So wie ich. Jetzt denken alle Zuhörer, lecker. Dabei war ich da gar nicht schuld, nein. Die einen spielt Fußball und hab einfach nur 11 Uhr schon versiffte Thunfischpizza. Ja, die halten uns jetzt für eklig. Widerlich. Nein, Quatsch, wir sind total gepflegt und ich habe nur eine Brücke. Ich habe nur eine Brücke. Total aufgeräumt und überhaupt nicht staubig. Hey, du hast gesagt, ich muss nicht aufräumen. Nein, aber... Und wer von uns beiden hat den Apfelsaft oder was auch immer das mal war, da oben stehen lassen? Du hast zu mir gesagt, du hast den Apfelsaft oben stehen lassen und räumst ihn dann nicht runter. Ja, wir hatten eine Abmachung. Dann lasse ich meinen Apfelsaft auch einfach über dem Bett erstmal schimmeln. Ich habe ihn wirklich vergessen. Ja. Und ich krieg den dann auch nicht alleine runter vom... Ich habe ein Hochbett, muss man dazu sagen. Ich würde ihn dann komplett über mein Bett sich ergießen lassen. Und das wäre auch eklig. Ich glaube, das würde dich auch nicht recht erfreuen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich erzählen wollte. Ich will nicht gehen. Wo war ich denn stehen geblieben? Ricky muss gleich gehen zum Frauenfußball, um sich dann wieder erniedrigen zu lassen. Oder ja, sie muss fahren. Mach mein Mikro nicht kaputt. Ich dachte, das könnte man biegen. Nein. Okay. Nicht alles kann man biegen. Ach Mann, was soll ich denn jetzt erzählen? Dann habe ich keine Zeit mehr, mich zu duschen. Und dann. Lecker. Jetzt denken die wirklich, wir sind widerlich. ich nicht übrigens, nur Ricky. Ich dusche mich täglich. Ich auch. Oh Mann. Es gibt Leute, die sagen, man muss sich nur 2-mal in der Woche duschen oder so. Ich glaube, der frühere Pastor bei uns hat das mal behauptet. Also der ist auch inzwischen nicht mehr bei uns in der Gemeinde. Ja, du machst das Mikro kaputt. Ich steck's doch nur wieder rein. Ja. Also der war wirklich... Die können es nicht sehen, die können es nur hören. Mann, was soll ich denn jetzt erzählen? Ja, du hast mich unterbrochen, jetzt weiß ich es nicht mehr. Keine Ahnung, du hast über die Gothic. Ja, da steht jetzt Isle of Satan oder so, aber das hatte ich schon. Das habe ich schon erzählt. Ich weiß auch nicht mehr. Erzähl mal was. Du bringst mich hier gerade in eine total missliche Lage. Nö, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich auch nicht. Ich glaube, dann machen wir mal Schluss hier an der Stelle, oder? Das reicht auch für den ersten Podcast erstmal. Ja, dass uns niemand mehr anhört. 23 Minuten, ich glaube auch, uns wird niemand mehr anhören. Die nächsten werden bestimmt besser. Da schmeiße ich einfach Ricky raus. Ja, das finde ich auch. Das ist eine gute Idee. Na gut, wenn... Wie bitte? Weil ich ja sowieso nicht mit Elan dabei bin. Ja, stimmt. Irgendwie nicht. Und mein Leben für diesen Podcast geben würde. Au, mein Finger. Ja, dein Krüppelfinger ist dir viel wichtiger als unser Podcast. Ja, wie kann ich nur? Ich bin so böse. So unglaublich böse. Wenn ihr irgendwelche Ideen oder Kommentare oder Kritik in Form von "Hört bloß mit diesem Scheiß auf!" Habt, dann schreibt sie an fleidodo1@gmx.de oder... Nochmal buchstabieren. Ich nehme das Ernstel. Ne? Apropos Glücksrad auf Türkisch. Ich nehme das Ü. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Das ist überhaupt nicht unwitzig. Nur weil du es nicht verstehst. Das versteht auch keiner da draußen. Da draußen. Wenn uns überhaupt einer zuhört. Der sollte dann mal auf www.greenlemonade.com gehen. Also grüne Limonade sozusagen auf Deutsch. Ricarda hat keine Internetpräsenz, ja, naja. Also aber ich habe eine ICQ-Nummer. Ricky, ich wollte gerade mitteilen, dass ich dort bei den Links, ja, unter Flüchten, da findet man die Links, oben in der Navigationsleiste, dass ich dort unsere gemeinsame Seite, die ich noch erstellen werde, aber es wird nicht so lange dauern, präsentieren werde. Und dort könnt ihr dann draufklicken und euch alles anschauen und so weiter. Und ja. Das sah komisch aus, Ricky. Sie macht irgendwelche Jubel-Sachen. Ist das jetzt diese von Podcast-Seite oder eine richtige Seite, wo ich meinte, mach eine Seite für mich? Nein, das ist so eine blogger.com-Seite. Aber die, was? Das war total umständlich, Mann. Jetzt ist sie auch noch beleidigt. Ich mach dir auch noch eine Seite, aber... Oh. So, wir diskutieren das hier gleich weiter. Viel Spaß. Tschüss.